Erster, ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel. Sie sagte zu den sieben Engeln, geht und gießt die sieben Schalen mit Gottes Zorn auf die Erde. Zweiter, der erste Engel ging und goss seine Schale auf die Erde. Dann bekamen die Menschen schlimme Wunden. Das waren die Menschen, die das Zeichen des Tieres trugen und sein Bild anbeteten. Dritter, der zweite Engel goss seine Schale auf das Meer. Das Meer wurde zu Blut, wie das Blut eines Toten. Alle Lebewesen im Meer starben. Vierter, der dritte Engel goss seine Schale auf die Flüsse und Wasserquellen. Auch sie wurden zu Blut. Fünfter, ich hörte den Engel der Wasser sagen, du bist gerecht, der du bist und der du warst, du Heiliger. Du hast richtig geurteilt. Sechster, denn sie haben das Blut der Heiligen und Propheten vergossen. Darum gabst du ihnen Blut zu trinken. Sie haben das verdient. Siebter, ich hörte den Altar sprechen, ja, Herr Gott, du beherrschst CHST alles. Deine Urteile sind wahr und gerecht. Achter, der vierte Engel goss seine Schale auf die Sonne. Die Sonne dürfte die Menschen mit Feuer verbrennen. Neunter, die Menschen wurden von großer Hitze verbrannt. Sie schimpften auf Gott. Er hatte Macht über diese Plagen. Aber sie bereuten ihre Taten nicht und lobten ihn nicht. Zehnter, der fünfte Engel goss seine Schale auf den Thron des Tieres. Das Reich des Tieres wurde dunkel. Die Menschen bissen sich vor Schmerz auf die Zungen. Elfter, sie schimpften auf den Gott des Himmels wegen ihres Schmerzes und ihrer Wunden. Sie bereuten ihre Taten nicht. Zwölfter, der sechste Engel goss seine Schale auf den großen Fluss Euphrat. Sein Wasser trocknete aus. So hatten die Könige aus dem Osten einen Weg. Dreizehnter, ich sah drei unreine Geister. Sie kamen aus dem Mund des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten. Sie sahen aus wie Frösche. Vierzehnter, das sind Dämonengeister, die Wunder tun. Sie gehen zu den Königen der ganzen Welt. Sie sammeln sie für den Krieg am großen Tag von Gott, der alles beherrscht. Fünfzehnter, passt auf, ich komme wie ein Dieb. Glücklich ist, wer wach bleibt und seine Kleider bereithält. Dann muss er nicht nackt gehen und man sieht seine Schande nicht. Sechzehnter, er versammelte sie an einem Ort. Dieser Ort heißt auf Hebräisch Harmagedon. Siebzehnter, der siebente Engel goss seine Schale auf die Luft. Dann kam ein lauter Ruf aus dem Tempel vom Thron, es ist vollbracht. Achtzehnter, es gab Blitze, Stimmen und Donner. Es gab ein sehr großes Erdbeben. So ein großes Erdbeben gab es noch nie, seit Menschen auf der Erde leben. Neunzehnter, die große Stadt zerbrach in drei Teile. Die Städte der Völker fielen. Gott dachte an das große Babylon. Er gab ihr den Becher mit dem Wein seines Zorns. Zwanzigster, alle Inseln verschwanden. Man sah keine Berge mehr. 21. großer Hagel, so schwer wie Steine, fiel vom Himmel auf die Menschen. Die Menschen schimpften auf Gott wegen der Hagelplage. Denn diese Plage war sehr schlimm.